Probleme werden angegangen. Das kann enden, das ist ein Neuanfang. Zeitalter Wassermann. Viel zu lange waren die anderen dran. Wisch die Pisse aus dem Treppenhaus. Kippe Zucker auf das Ghetto drauf. Roll vor Kindergärten einen roten Teppich aus. Da sieht die Welt doch gleich viel besser aus. Guten Morgen, Abendland. 404 auf deiner Datenbank. Finanzamt, Kabelbrand. Und ich sage dann: Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten für dich. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten für dich. Lass die Löwen aus dem Zoo frei. Pflanze Blumen vor dem Asylantenwohnheim. Oder geh an die Börse, kappe dort den Stromkreis. Und schenk dem Banker die Leben zurück als Trostpreis. Bring das Weltchaos wieder in Ordnung. Und das Crushed Ice wieder an Nordpol. Schütte Sand auf das Innenstadtparkdeck. Und sehe zu, wie auf der Autobahn Gras wächst. Guten Morgen, Abendland. 404 auf deiner Datenbank. Finanzamt, Kabelbrand. Und ich sage dann: Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten für dich. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten für dich. Weil die Welt für Minuten an und um sie in Gold hat die Bundeswehr.